Guten Morgen an diesem Heiligmorgen. Ich freue mich, hier zu sein und habe das ja auch gerne gemacht und gesagt, ich bin da, ich helfe euch aus und spring gerne ein. Und was für eine schöne Nachricht, die wir haben, Botschaft, die wir haben. Christus ist auf die Welt gekommen. Ich weiß nicht, wenn man das mal so publik abfragt bei Menschen, die in unserer Gesellschaft leben, so erscheint es mir über die letzten Jahre immer mehr verloren zu gehen, der Gedanke, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Und was für eine Herausforderung für uns als Christen, die wir haben, und möchte uns dazu auch etwas immer wieder ermutigen, dass wir doch die Weihnachtszeit und die Adventszeit nutzen, um Menschen einfach mal so ganz nebenbei beim Einkaufen oder auf der Arbeitsstelle vielleicht mal anzusprechen und frohe Weihnachten zu wünschen, mit dem Blick, mit dem Sinn auf Weihnachten und die Frage hinterherzustellen, den Sinn von Weihnachten kennen Sie doch, oder? Habt ihr die heißesten Antworten bekommen? Ach ja, das hat ja was mit Ostereiern zu tun gehabt. So liegt es doch mit an uns, ein Stück weit die frohe Botschaft und das Evangelium zu verkündigen und weiterzugeben. Und was für ein Segen, dass wir die Weihnachtszeit dafür nutzen dürfen, oder? Ich möchte euch dazu einfach ermutigen und herausfordern und anschieben, die frohe Botschaft weiterzugeben. Wir haben nicht irgendetwas weiterzugeben, sondern wir haben die, wie wir das auch vorhin gehört haben, die frohe und einzigartige Botschaft der Errettung, Gott wurde Mensch und kam zu uns Menschen weiterzugeben. Vielleicht ganz kurz dazu, da hat jemand zu mir gesagt vor ein paar Tagen, das ist doch unmöglich, das glaubst du doch selber nicht, dass Gott Mensch wurde. Da habe ich gefragt, ja, glaubst du an Gott? Sagt er, ja. Und ich habe gefragt, meinst du, dass Gott alle Dinge möglich sind? Ja, Gott, dann wäre er nicht Gott. Da habe ich gesagt, ja, recht hast du gehabt. Wenn es Gott nicht möglich wäre, sich selber einzugebären in dem Sinn, in die Welt als Kind, als Mensch auf die Welt zu kommen, dann wäre er nicht Gott. Und was für ein schöner Gedanke, dass Gott zu uns in diese Welt kam, Menschengestalt annahm und wie wir das in einem Gebet gehört haben, mit uns fühlte, mit uns lebte und letzten Endes uns dadurch als Menschen verstanden hat. Was für ein Demutsweg. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Teil der Weihnachtsgeschichte. Wir hörten vorhin die Geschichte aus Lukas Kapitel 2 vorgelesen. Und so bringt diese Weihnachtsgeschichte an sich ja einige Ereignisse mit sich. Wenn man mal so in die Bibel hineinschaut oder querliest, was das alles mit sich gebracht hat, ist das schon historisch sehr, sehr bedeutend und sehr, sehr auch herausfordernd, aber voller Vitamine, was unseren christlichen Glauben betrifft und sehr, sehr authentisch. Die Bibel, die Weihnachtsgeschichte ist eine sehr authentische und natürlich historisch einwandfreie Geschichte, aber eine sehr authentische Geschichte noch oben drauf mit dazu. Und ich nehme euch mal in eine Geschichte hinein, die sich zur gleichen Zeit abspielte. Und wenn ich anfange, das zu lesen, ihr hört, worum es geht. Matthäus Kapitel 2. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, und die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Als aber nun der König Herodes hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Schaut mal, so präzise ist dargestellt, dass die Propheten das Jahrhunderte vorher schon ankündigten, dass der Retter einmal in Bethlehem geboren wird. Das war ein Zitat davon. Und dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihn huldige oder ihn anbete. Sie aber zogen hin, als sie den König hörten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam von oben über der Stelle und da stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihn. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land zurück. Was für eine Geschichte. Präzise vorausgesagt, Jahrhunderte von prophetischen Eingebungen, Schriften, Jesaja, David, von dem haben wir was gehört. David, der Psalmist, schreibt in dem Psalm mehrere Hinweise auf die Geburt und Kreuzigung von Jesus. Jeremia schreibt davon, viele Propheten schreiben davon, Maleachi und so weiter und so fort. Und das war den Menschen, den Juden, irgendwo bekannt gewesen. Es wird ein Retter geboren werden. Und diese Schriften, die Schriftrollen kannte man. Und jetzt kommen diese Weisen aus dem Morgenland, die sich damit wohl länger beschäftigten, Sterndeuter, wie sagt man, nicht Astronauten, gab es damals noch nicht, zumindest nicht nach meinem Wissen, Astronomen, nennt man die Astronomen? Astrologen. Und sie deuteten den Stern, der stand, und sie deuteten, dass die Zeit so ungefähr hinhaut, dass der Retter geboren wird. Und sie gingen zu Herodes, und was sagt Herodes ihnen? Schaut nach dem Kind, schaut, wo es ist, kommt zurück, und ich möchte es auch anbeten oder huldigen. Wir wissen natürlich, Herodes wollte das gar nicht, der wollte natürlich Jesus umbringen. Was mich an dieser Geschichte erst einmal begeistert ist, dass die, wir hatten das vor so ein Stück weit gehört, und das möchte ich beides so mit einschließen, fand es einen sehr interessanten Gedanken, lieber Stefan, den du weitergebracht hast von den Hürden, auf den komme ich auch hinaus, nimm das mal so mit vorweg. Gott kam, so hören wir das auch in der Weihnachtsgeschichte, zuerst einmal zu den Hürden, zu dem einfachen Volk, zu dem Volk, was vielleicht nicht groß angesehen war. Und da steckt ja auch so eine Kraftaussage des Evangeliums dahinter. Gott kommt zu dem einfachen Volk, zu den Menschen, die ihn hören und verstehen wollen, und offenbart sich ihnen. Aber gleichzeitig, und das finde ich das Faszinierende auch an dieser Geschichte, das Evangelium ist keinesfalls eine Geschichte oder eine Botschaft nur für eine Schicht, nur für die Reichen oder nur für die Armen, sondern das Geniale finde ich, das Evangelium von Jesus Christus holt jeden da ab, wo er steht, und trifft sogar an dieser Stelle hochgebildete Menschen, die sich mit Sternen und mit Sterndeutung auseinandergesetzt haben. Sie hörten schon lange vorher, und das ist das Erste, was ich möchte euch einfach drei Dinge heute an dieser Weihnachtsgeschichte oder an Heiligabend, Heiligmorgen weitergeben. Das Erste ist, sie hörten schon lange vorher, sie hörten von dem Retter, der geboren wird. Sie hörten. Denn aufgrund, weil sie gehört haben, es heißt, es kamen Weise von dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Das heißt, sie haben sich damit schon lange beschäftigt oder im Voraus beschäftigt und haben gehört von dem Retter, der einmal geboren wird, und aufgrund dessen haben sie reagiert. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, wo Hören manchmal nicht gleich Hören ist. Ich kenne das von meiner Frau. Sie redet mit mir, kommt mir nur einmal im Jahr vor, keine Angst. Also nicht öfters oder vielleicht zweimal im Jahr. Na gut, wenn ich ganz ehrlich bin, kommt öfters mal vor. Aber wir kennen das, Und meistens erinnern uns, liebe Männer, ich muss das heute Morgen, auch wenn es Heiligabend oder Heiligmorgen ist, mal sagen, meistens erinnern uns die Frauen daran, es wird was geredet und dann heißt es, dann hörst du eigentlich richtig zu? Ja, ich hab das schon verstanden. Naja, gut, das ist eine sehr harte Frage, die einem dann gestellt wird von einer Frau. Hörst du mir überhaupt richtig zu? Zwischen Hören und Hören liegt ein Unterschied. Die Weisen, die gefallen mir, die hatten gehört. Die haben sich damit beschäftigt und deuteten und zogen da etwas raus und haben, jetzt komme ich eigentlich zum zweiten Punkt, die sind so miteinander verwoben. Sie hörten und weil sie hörten, gingen sie. Wisst ihr, ich kann etwas hören, ich kann ein Signal hören und ich verpacke das mal so. Die Weisen aus dem Morgenland, sie hörten ein Signal schon lange vorher, sie beschäftigten sich damit und aufgrund dessen gingen sie. Sie hörten und sie gingen. Wisst ihr, ich kann etwas hören und nicht reagieren und das kann schwere Folgen haben. Und so hat auch die Weihnachtsgeschichte oder die Geschichte von Jesus bietet uns etwas an, sie bietet uns die Freiheit, sie bietet uns das ewige Leben, ja, sie bietet uns schon jetzt im Hier und Sein eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott an, die uns möglich gemacht wird, wenn wir hören und wenn wir darauf reagieren oder gehen. Ich stand letztens auf der Autobahn im Stau und habe mich leider nicht, es war nicht mit Absicht, nicht daran gehalten, diese Rettungsgasse zu machen. Weil die Autos davor sich nicht dran gehalten haben und man ist dann so drin und ich habe dann auch nicht, wir standen und auf den Rückdings geachtet und mit einmal denke ich, was hupt denn da die ganze Zeit so und dann, ich habe Musik angehabt, und dann gucke ich in den Rückspiegel und dann steht da ein Krankenwagen und Polizei, die da vorbei wollten und ich habe gehört, aber ich habe nicht reagiert zuerst, natürlich, dann bin ich gleich zur Seite gefahren. Aber was kann das für schwere Folgen haben, wenn man zum Beispiel einem Krankenwagen nicht rechtzeitig Platz macht, weil man hört und doch nicht hört? Was kann das für Folgen haben, aber im positiven Sinn, wenn wir hören und darauf reagieren und uns dann auf den Weg machen? Ich möchte dir heute Morgen weitergeben, sei bitte so schlau in deinem Leben, immer wieder auf Gott, den man hören kann, der sich so über die Jahrhunderte immer wieder gezeigt und offenbart hat, auf ihn zu hören und dann eins zu machen. Belass es nicht beim Hören, sondern fang an zu gehen. Wie sind sie gegangen? In dieser Geschichte heißt es, und das kommt auch bei den Hirten vor, die Weihnachtsgeschichte ist erfüllt und gespickt mit einem Merkmal, mit dem Merkmal von was? Von Licht. Deshalb schmücken wir Weihnachten und die Tannenbäume und die Dekoration an Weihnachten ist durchsetzt von was? Von Licht. Kerzen, Lichterketten. Ja, letztens haben wir an unserem Tannenbaum so eine Lichterkette gehabt. Meine Frau hat gesagt, guck mal danach. Jetzt wisst ihr, was kommt. Ne? Ich habe die ganze Lichterkette da geholt und dann alles nachgeguckt und sie brannte nicht. Und dann jede einzelne Glühbirne nachgeguckt. Und ich fand diese blöde Glühbirne nicht, die eine, die kaputt gewesen ist. Und habe die Kette so genommen, habe meine Frau gesagt, so die kannst du im Müll schmeißen, die geht wirklich nicht mehr. Und dann hat sie irgendwas gemacht und nach 3 Minuten dann ging sie. Naja, sie hätte gleich selber nachgucken müssen. Es hat mich geärgert. Aber wisst ihr, Weihnachten ist durchsetzt von dem Zeichen von Licht. Als die Weisen davon gehört haben, auch die Hirten, die Engel kamen und es war großes Licht, die Engel sind immer umgeben von Licht, von der Herrlichkeit, von der Gegenwart Gottes. Und als die Weisen auf den Stern sahen, heißt es in Vers 11, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Weihnachten, Christus ist erfüllt von Licht. Und wenn wir uns auf den Weg machen und zum Ziel kommen wollen, brauchen wir eins, Licht. Das ist ein ganz einfaches Gesetz. Ist es dunkel, siehst du nichts. Jeder, der das mal erlebt hat, wenn es wirklich ganz dunkel ist und man irgendwie unterwegs ist, kommt man wirklich nicht ans Ziel. Ich kann mich erinnern, wir waren letztes Jahr in Kroatien im Urlaub. Und von dem Ort, wo wir geschlafen haben, also wo unser Feriendomizil war. Es war ein schöner Campingplatz, führte so einen Wanderweg durch eine Schlucht in die nächste Stadt hinein. Und das dauerte so eine halbe Stunde, so über ein paar Hügel und Steine rüber zu klettern und Felsen rüber und durch so eine Schlucht durch. Und es hat bei Tag sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und so wanderten wir in die Stadt rein und haben uns da zu lange aufgehalten. Entschuldigt, und haben uns da zu lange aufgehalten. Und es wurde dann dunkel. Und wir haben gar nicht groß nachgedacht, wie wir denn wieder zurückkommen. Es war nur klar, wir müssen irgendwie wieder zurück. Und der Papa, ich weiß auch nicht, wer das ist, aber der Papa war nicht so schlau, seine Taschenlampe mitzunehmen. So, der Rückweg, das war eine Herausforderung. Wenn du im Dunkeln durch eine Schlucht mit Bäumen umgeben, es lag in einem kleinen Waldgebiet, mit Bäumen umgeben, dann eine halbe Stunde durch so eine Schlucht zurücklaufen musst, ohne Taschenlampe, da wird dir schon anders. Uns ist im Nachhinein noch gesagt worden, da gibt's Schlangen und Skorpione und so weiter, da wird dir schon etwas anders. Aber eins kann ich euch sagen, wenn der Mond so durch die Bäume so ein bisschen durchgeschienen hat, du hast dich versucht zu orientieren am Licht des Mondes, um den Weg zu finden, den einen oder anderen blauen Fleck habe ich bekommen, weil ich gegen einen Felsen oder gegen einen Stein gegengelaufen bin, meine Tochter auf der Schulter. Und ich wollte sie auch sicher ans Ziel bringen. Der Papa macht das schon. Da will der Papa seine Kinder nicht in Gefahr bringen. Das nächste Mal war ich schlauer. 3 Tage später, als wir die nächste Wanderung machten, da hatte ich eine Taschenlampe dabei. Und das ist Gold wert, wenn es dunkel ist. Und das ist der Punkt. Wenn es dunkel ist und wir gehen oder gehen wollen, ans Ziel kommen wollen, gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Wir brauchen Licht. Wir brauchen Orientierung. Und die Weisen, sie hörten und sie gingen und sie orientierten sich am Licht. Die Bibel ist ganz klar und beschreibt Jesus selber einmal, und das taucht wieder auf. Jesus beschreibt sich selber einmal mit den Worten: Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und das ist der dritte Punkt, den ich dir weiter oder euch weitergeben möchte. Sie hörten nicht nur und sie gingen nicht nur, sondern es ist alles miteinander verwoben. Es ist alles miteinander, miteinander verknüpft. Sie hörten, sie gingen, weil sie sich am Licht orientierten, erkannten sie. Sie sahen oder erkannten. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seine Mutter. Und sie fielen nieder, eine andere Übersetzung sagt, und sie waren überwältigt und beteten an und huldigten ihn. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben wie Myrrhe, Gold und Weihrauch. Stell dir das mal vor. Die Weisen aus dem Morgenland, sie hörten von der Botschaft, sie schauten auf den Stern, sie sahen das Licht, sind dem Licht gefolgt und sind letzten Endes überwältigt und sahen Christus und erkannten, sagt eine andere Übersetzung, sie erkannten den Retter. Weißt du, es gibt in dieser Welt, wir haben das vor so ansatzweise gehört, viele Religionen. Es gibt in dieser Welt viele, viele, und das will ich nicht alles schlecht machen, es gibt viele gute Dinge. Wenn wir in Religionen reinschauen, sehen wir viele gute Dinge, ganz, ganz ehrlich gesagt. Ich war letztens, möchte jetzt niemanden dazu ermutigen, kauft euch ein Buddha-Buch oder sowas, ja. Aber ich war letztens in einem Hotel, habe ich übernachtet, und manchmal ist es dann so, dann hast du eine Bibel da liegen am Nachttisch, eine Bibel, und da lag ein Buch von Buddha. Und habe da ein bisschen rumgeblättert und ein bisschen geguckt, und da sind wirklich gute Weisheiten drin, ohne Frage, da sind gute Weisheiten drin. Und ich habe das mal so ein bisschen gelesen und dachte mir, das ist, viele Sachen sind nicht verkehrt. Aber mit einmal ist mir eins klar geworden. Oder wieder neu klar geworden. Ich meine, uns als Christen ist das ja irgendwie auch klar. Und da habe ich einen Zettel und einen Stift genommen und habe da vorne was reingeschrieben in das Buch vom Buddha. Habe geschrieben: Lieber Leser, schöne Weisheiten in diesem Buch, aber eins möchte ich Ihnen hier hinterlassen. Es gibt nur einen Gott, der Mensch wurde, und es gibt nur einen Gott, der auf diese Welt kam, und es gibt nur einen, der behauptet und gesagt und gelebt und bewiesen hat, dass er das Licht der Welt ist, und das ist Jesus Christus. Und es gibt nur einen, der sagt, durch mich habt ihr ewiges Leben und kommt in die Beziehung zu mir und zu dem lebendigen Gott. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen beim Lesen. Entscheiden Sie, das Leben oder nur Weisheiten. Und wisst ihr, das gefällt mir am Christentum, dass wir nicht irgendwelche nur tolle Weisheiten haben. Wisst ihr, die Weisen aus dem Morgenland, sie kamen eigentlich mit einer ganz anderen Absicht. Aber als sie das Licht sahen und Christus erkannten, heißt es, und ihn sahen, fielen sie nieder und huldigten ihn. Wer sich mit Christus beschäftigt und auf Christus schaut, der kann gar nicht anders, als zu sagen, ja. Er ist das ewige Leben. Und ich gebe, und das Huldigen, das Niederfallen, das Niederknien ist ja kein anderer Ausdruck als, ich gebe mein Leben und stelle mein Leben Christus zur Verfügung. Ich möchte zusammenschließen oder abschließen. Bist du jemand, der hört? Der nur vielleicht von Gott hört? Das reicht nicht aus. Das reicht auch nicht aus in der Weihnachtsgeschichte. Sondern es muss verknüpft sein mit, ich höre von Gott und ich mache mich auf dem Weg ihm entgegen. Ich gehe ihm entgegen, ich folge dem Licht. Licht führt immer zu Licht. Gottes Licht führt immer zu ihm selber hin. Da mach es wie die Weisen, dann hör nicht nur, sondern dann fang an zu gehen. Fang an Gott zu suchen, immer wieder ganz neu. Und da möchte ich dir versprechen, wenn du anfängst, nicht nur zu hören und anfängst nicht nur zu gehen, auf Gott zuzugehen, dann möchte ich dir versprechen, wenn du das tust, dann wird Gott dich erkennen lassen und dann wirst du Gott in seiner Größe und in seiner Stärke und in seiner ganzen Macht sehen, wie er in dein Leben hineinkommt und dein Leben verändert. Ich schließe mit einem Zitat ab von Oswald Chambers. Ich weiß nicht, ob ihr Oswald Chambers kennt, der ein oder andere. Und ich schließe mit diesem Zitat ab. Das passt in die Weihnachtszeit sehr gut rein. Warum macht Gott sowas? Dass er als Mensch auf diese Welt kam und gestorben ist und auferstanden ist. Warum macht er das? Warum das alles? Und Oswald Chambers drückt das einmal, in zwei Zitaten sind das, so aus und sagt zuerst einmal, Gott interessiert sich manchmal für sehr seltsame Menschen, zum Beispiel für dich und für mich. Und dann sagt er weiter, Gott liebt uns nicht oder hat uns nicht geliebt, weil wir liebenswert sind, sondern weil sein Wesen an sich Liebe ist. Mit diesem Gedanken möchte ich dich segnen und wünsche dir, dass du hörst, dass du gehst und dass du dann Christus immer wieder neu erkennst. Gott segne dich, Gott segne euch. Feliz Navidad, frohe Weihnachten.